Die Heimatbesuchergruppe der Japan-Koreaner unter Leitung von Park Hye-chol, stellvertretendem Abteilungsleiter des Zentralpräsidiums des Generalverbandes der Japan-Koreaner Kurt Chong-jun, die am 10. September mit einer Maschine in Pyongyang ankam, legte an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae einen Blumenstrauß nieder und verneigte sich davor.